Man versprach uns, dass es bald vorbei sei, aber bald dauerte Jahre. Neise Feder kratzt in mich und Künder deinem Hinten. Augenschritte, dann wurde es kalt, kälter als die Nacht draußen.